Willkommen zurück zur Zockerstube. Ich bin Christoph, ich begrüße euch wieder und ich habe natürlich auch wieder meine beiden Kollegen dabei. Stellt euch kurz vor, Jungs. Ja, hier ist ja, der hallo. Adrian. Hallo. Ja, wir haben uns mal wieder zusammengefunden. Ich muss mich leider entschuldigen. Ich habe es zeitlich noch nicht geschafft, den zweiten Teil zum Strategie-Podcast hochzuladen. Allerdings solltet ihr, wenn ihr das jetzt hört, auch den Strategie-Podcast Teil 2 hören können. Und der ist dann auch bei uns in unserem Blog auf der zockerstube.blogspot.de zu finden. Und ja, ich denke mal, aus aktuellem Anlass werden wir unseren Podcast heute mal über die E3 und alle neuen News, Infos und was wir so in den letzten 3 Tagen, ich glaube von Dienstag bis Donnerstag oder war es Montag bis Mittwoch? Jedenfalls in der vergangenen Woche war die E3 in Los Angeles. Es wurde viel vorgestellt, es gab viele neue Infos und auch viele Sachen, die uns auch in der Zukunft brennend interessieren. Anders als die letzten Podcasts, die sich rein um PC-Spiele gedreht haben, werden wir heute natürlich auch ein bisschen die neue Konsolengeneration beäugen, da ich von Adrian zumindest weiß, dass er auch mit der PS4 liebäugelt. Ich bin noch unentschlossen. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Matze. Allerdings sollten wir, da wir ein Gaming-Podcast sind, uns auch mal auf die Neuerungen in dem Konsolenbereich annehmen. Habt ihr beiden denn, also wir fangen jetzt mal gleich an, habt ihr beiden denn die E3 aktiv verfolgt mit Livestreams und ähnlichen oder auch eher im Nachhinein Trailer und News euch angesehen? Das Einzige, was ich wirklich direkt verfolgt habe, also jetzt zwar nicht mit Livestream, aber was sehr schnell danach kam in den News, die sehnsüchtig erwartete Ankündigung von GTA 5 für PC zum Beispiel. Ah, okay. Ja, das war das Einzige, worauf ich sehr schnell reagiert habe, sag ich mal. Ist das Spiel, hat dich das so gehuckt, dass du es unbedingt auf PC spielen wolltest? Also schon zum Release auf der PlayStation 3 und Xbox 360, oder? Das Problem ist, ich habe bisher noch außer die Trailer von GTA 5 nichts gesehen. Das heißt, ich habe es weder auf Konsole gespielt, weil ich diese Serie immer bisher auf PC gespielt habe. Ja. Und ich auch auf die Ankündigung auf PC gewartet habe. Und ich einfach wie bei Call of Duty Modern Warfare dem Gesetz der Serie treu bleibe. Mhm. Also ansonsten aber Livestreams und ähnliches hast du jetzt nicht verfolgt. Nö. Von der E3 speziell. Ne? Okay. Adrian, wie sah das bei dir aus? Ja, ich habe auch zwar von der E3 gehört und viel auch im Internet nochmal nachgeschaut, was es so Neues gibt, was enthüllt wurde. Aber jetzt direkt Livestreams habe ich aus zeitlichen Gründen nicht geschafft mitzuverfolgen. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel auch von Ubisoft beispielsweise Newsletter abonniert und als dann Sachen enthüllt wurden, dann wurde ich dementsprechend per Mail informiert. Da habe ich dann auch reingeschaut und da sind dann ein paar tolle Titel auch aufgetaucht, die ich mir dann weiter angeguckt habe mit den Trailern und bisher auch sehr begeistert davon bin. Mhm. Was so alles enthüllt wurde. Ja, also ich muss sagen, ich habe die... Wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, ich hab selber jetzt die Livestreams auch nicht verfolgt, weil letztendlich liefen die, ich glaube, die Sony-Konferenz lief auch mitten in der Nacht und im Nachhinein habe ich mir Ausschnitte aus den Pressekonferenzen der großen Hersteller und Publisher angesehen. Und ansonsten habe ich mich halt einfach auf die Trailer und die News-Übersichten von großen Gaming-Portalen gestürzt. Gut. Habt ihr, also Matze, du hast ja jetzt schon einen Titel genannt, die Ankündigung von GTA 5 für die neue Konsolengeneration und natürlich den PC, wo ja auch lange rum, ja, es war lange ruhig darum, beziehungsweise wurde es nie bestätigt, beziehungsweise auch immer dementiert, hatte ich das Gefühl. Jetzt ist es Gewissheit, Rockstar ist noch Rockstar, ne? Die haben es bestätigt und offiziell diese drei Versionen vorgestellt. Habt ihr sonst irgendwelche Titel, die euch jetzt so beim Gucken der Trailer oder so als Ankündigung, wo ihr sagt, geil, das wird der Burner, darauf warte ich. Ich muss sagen, der Burner nicht unbedingt. Also es gibt einige Spiele, zum Beispiel für die Next-Gen-Konsolen, also zum Beispiel Uncharted 4 erscheint ja dann auch, zwar erst im nächsten Jahr, exklusiv für PS4, beziehungsweise auch Ja. Assassin's Creed. Unity haben sie ja angekündigt. Erscheint auch für den PC, aber das ist doch eher so ein Spiel, was ich eher auf Controller spiele. Also wenn da in meiner näheren Umgebung eine PS4 ist, würde ich das sehr gerne anspielen. Und sonst, wo ich mich ziemlich drauf freue und da mal schauen werde, ist Star Wars Battlefront, was sie angekündigt haben. Aber da gab es doch lediglich Konzept. Zeichnungen und eine Vorstellung, dass daran gearbeitet wird, oder habe ich mich da Und einen vertan? Teaser gab es. Ein Einen Teaser Teaser gab es? gab es, Okay, ja. den habe ich noch nicht gesehen, seht ihr? Weil, Erscheint 2015. ja, na so Auch, also es wie so sind relativ vieles. viele, Ja, diese erst 2015 das stimmt. Adrian, wie sah es bei dir aus? Wir hatten ja schon so ein bisschen gequatscht, da gab es ja einen Titel, der dich ganz begeistert hat, ne? Releasen. Ja, so begonnen hat es ja schon im Vorfeld, bevor die E3 angefangen hat, mit Battlefield Hardline, mit einem ganz neuen Setting, Aber jetzt in den der meinte ich eigentlich jetzt Polizeiumgebung. nicht. Das war jetzt nicht Ja, ich der. meine, ich komme Achso, jetzt darauf, okay. ne? Ja, Also bitte, ganz im bitte. Vorfeld kam das, was dann auch letztendlich auf der E3 vorgestellt wurde. Und dann durch die Newsletter, die ich ja von Ubisoft gekriegt habe, war der Titel Rainbow Six Siege dabei. Ja? Also auch in einem Polizei- und Räuber-Setting. Und da dachte ich mal wieder, ey, das ist ja geil, davon habe ich vorher noch gar nichts gehört. Also ich wusste zwar, dass Ubisoft an dem Titel Rainbow Six Patriots arbeitet, aber das irgendwie eingestellt hatte. Und ich muss sagen, also die haben ja auch noch einen Trailer reingestellt, der hat mich sehr beeindruckt. Ich fand die Grafik ganz gut und das Konzept verstärkt jetzt auch die Umgebung kaputt gehen zu lassen, wie bei Battlefield auch. Nur es ist halt ein bisschen anders als Battlefield. Es ist halt in dem Rainbow Six Manier, sage ich mal. Und man hat schon lange keinen neuen Teil mehr von Rainbow Six gehabt, weshalb das so jetzt die Bombe für mich war. Und ich mich auch sehr darauf freue, was noch kommt. Und ich habe jetzt auch gelesen, dass es irgendwann demnächst wahrscheinlich auch eine Open Beta geben werden oder Open Beta geben soll. Mal gucken, ob das auch wirklich kommt. Es wurde angedeutet von Ubisoft. Das wäre auf jeden Fall ein Titel, den man verfolgen sollte und vielleicht auch, wenn es möglich ist, anspielen sollte. Ja, obwohl ich sagen muss, also bei dem Trailer, ich fand den sehr gut inszeniert, allerdings. Das war jetzt eine geskriptete Multiplayer-Variante oder ein Multiplayer-Match. Und ganz ehrlich, das wird nie so ablaufen. Du siehst es ja selber, wie es auf Servern von Battlefield oder ähnlichen manchmal ist. Du hast eine Menge Individualisten und da musst du wirklich anscheinend mit deinen Freunden zusammenspielen, dass das so klappt. Also ich bin noch skeptisch, allerdings muss ich dir recht geben, der Trailer war bombastisch. Also das war wirklich grandios inszeniert und auch von den Mimiken, von der Geisel und alles, von diesen Spielmechaniken mit Türen aufsprengen und dass die Gangster Fenster verbarrikadieren konnten und alles. Nette Ideen und kann man gucken, was daraus wird. Also wenn es so ist, Ja. wie du sagst, dass das das eigentliche Rainbow Six Patriots war, was sie ja damals auch in so einem sehr schönen Trailer angekündigt hatten, und dann gesagt haben, dass wir werfen das Projekt um und wenn das jetzt da rausgekommen ist, sage ich mal, ist es nicht schlechter. Ja, und wir haben jetzt zum ersten Mal ja halt auch Spielgrafik gesehen. Also zumindest so Ja, wird es genau. vermutlich aussehen, wenn du einen High-End-Rechner hast. Beziehungsweise, ich weiß nicht, wurde das sogar für die Konsolen angekündigt? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Aber ich meine schon. Das wurde Oder war es auf der. für Xbox One, PS4 und PC Ja, okay. angekündigt. Also auf den Next oder auf den Current Gen und dem PC. Ja, das ist ein Titel, den sollte man im Auge behalten. Ja, obwohl man auch sagen muss, du meintest ja, das wird nicht so ablaufen, wie es gezeigt wurde. Das glaube ich auch. Also wenn man wirklich unter Kumpels so zusammen ist und sich wirklich so per Mikrofon auch absprechen kann, wird man wahrscheinlich eher so vorgehen können. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer noch eine komplett andere Spielweise ist als bei Battlefield, Ja. weil man auf einem sehr eingeschränkten Raum arbeitet und bedachter arbeitet, weil man mit jedem Schuss, so wie ich es auch gelesen habe, sehr schnell verwundet ist und deswegen nicht einfach so loslaufen kann wie bei Battlefield, wo man ein paar Schüsse vielleicht mal abhält Ja, gut, und das dann glaube ich Glück hat. auch. Das glaube ich auch. Und Das deswegen wird ein denke ich mal, dass anderes es ein Spiel sein, bisschen ja. langsamer im Spiel sein wird, oder bedachter als bei Battlefield. Na gut, seien wir mal ehrlich, die anderen Rainbow Six Teile beziehungsweise die Tom Clancy Sachen wie Ghost Recon oder Splinter Cell oder ähnliches, die haben zwar auch in der Vergangenheit oder in der die neueren Teile auch mehr auf Action gelegt, allerdings waren die vom Ja. Spiel anders als ein Call of Duty oder Battlefield, da sind wir uns einig. Richtig. Ja. Obwohl es halt wirklich neu ist und darauf freue ich mich halt, dass außerhalb von Battlefield auch ein anderes Spiel jetzt mal eine zerstörbare Umgebung mit einbringt. Und das finde ich halt so reizvoll Wobei in jetzt dem schon bei Kontext jetzt. Battlefield sind, hast du ja schon angesprochen, auch Polizeisetting, Battlefield Hardline, wurde ja im Vorfeld schon geleakt, ist jetzt offiziell bestätigt. Die Beta läuft schon, wir haben sie auch schon gespielt. Dein Eindruck kurz? Wir hatten ja gestern kurz mal darüber gesprochen. Ja, also Bitte. ganz ehrlich, also wir haben es gespielt. Ich habe den Trailer ganz am Anfang ja gesehen gehabt und ich habe mir vom Trailer mehr versprochen. Also ich dachte, boah, das wird richtig toll. Aber als ich es dann gespielt habe und dann mit Christoph zusammen, ist irgendwie doch das so gewesen, dass man sagen konnte, ja, eigentlich ist es wie Battlefield 4, nur dass wir halt keine Panzer mehr haben, sondern Polizeifahrzeuge. Und es ist von der Spieldynamik eigentlich genau das Gleiche. Also zum Beispiel, es gibt Polizisten, die laufen trotzdem mit einer Panzerfaust rum. Die Helikopter haben trotzdem eine Gatling-Gun. Und es war eigentlich für mich wie ein Battlefield 4 mit anderen Skins und zwei anderen Spielmodi. Und das hat mich dann doch so ein bisschen enttäuscht, dass da doch nicht mehr noch drin war. Ich hätte jetzt noch was anderes irgendwie erwartet. Also wie gesagt, ich muss auch sagen, also die Runden, die wir gestern gespielt haben, kann man sagen, die haben Spaß gemacht, das war auch lustig. Allerdings, für mich funktioniert das nicht mit diesem Polizeigedöns, weil das Spielprinzip von Battlefield, das ist einfach auf Schlachten ausgelegt und nicht auf Oh, so urbane Kämpfe zwischen Gangstern und Polizisten. Also wie du schon sagst, es wirkt einfach nicht, dass auf einmal ein Polizeiauto mit einem schweren Maschinengewehr obendrauf, beziehungsweise Polizisten, die mit Raketenwerfern oder RPG rumlaufen oder halt Polizeihelikopter, die mit Gatling-Guns auf Gangsterautos schießen. Das funktioniert nicht. Die Spielmodis, die jetzt in der Beta sind, ist einmal Blood Money und Heist, glaube ich. Bei ja. Blood Money geht es darum, dass es einmal eine Geldbox in der Mitte der Map gibt. Quasi ein gesprengter Tresor oder was ist das, glaube ich, auch aus irgendeinem Geldtransporter, so ein Wagen, so ein Ja. Handwagen. Und die Polizisten müssen versuchen, das Geld zu sichern als Beweismittel. Die Gangster müssen es sichern als Beute. Und man kann dann natürlich auch immer noch den Geldtransporter der jeweiligen Partei ausrauben. Also es ist ein ganz netter Modus, aber also ja, eine Stunde Spiel hat mir dann aber auch gestern gereicht, muss ich ehrlich sein. Und Ja. heißt, da versucht man so ein bisschen Story mit reinzubringen. So, also es ist so ein bisschen, ich würde jetzt sagen, das ist so der so ein bisschen angelehnt an dieses, wie hieß es denn mit den Stationen, wo sich die Map immer erweitert? Rush. Rush, weil die Gangster müssen in einer geskripteten Sequenz verunfallen am Anfang da zwei Geldtransporter, zumindest ist es in der Map so, und die Gangster müssen dort Sprengladungen anbringen, um an das Geld zu kommen, und die Polizisten haben halt die Aufgabe, die daran zu hindern, die Sprengladungen zu entschärfen, beziehungsweise sollte der dann aufgesprengt sein, halt daran zu hindern, das Geld zu entnehmen. Ne? Ja, wie auch hier muss ich sagen, hat mich jetzt nicht so gehuckt. Ne? Also, und dann für so einen Titel 60 € beziehungsweise in der Deluxe Edition 70 € zu verlangen, finde ich eigentlich schon fast frech. Also ich werde es mir vermutlich nicht holen. Es sei denn, es ist irgendwann erheblich günstiger und Visceral oder wie sie heißen und DICE und EA warten da noch mit irgendwelchen Extras auf oder so. Aber ansonsten muss ich sagen, sorry, aber das war nix. Gut, Battlefield. Ja, ich habe mir jetzt hier so ein paar Titel aufgeschrieben, die mich so ein bisschen, also wo die CGI-Trailer gut aussahen, wo ich jetzt sage, ui, die könnten mir gefallen. Zum Beispiel Scalebound ist jetzt allerdings ein Xbox One-Titel. In dem CGI-Trailer ging es, glaube ich, um so ein ja, so einen jungen Typen, der gegen so Monster kämpft mit Drachen zusammen. Sah ganz interessant aus, allerdings gab es nichts weiter zum Spiel als außer diesen CGI-Trailer. Ja, Dann wie gab bei Battlefront. ja, dann gab es Sunset Overdrive, ist leider auch nur ein exklusiver Xbox One-Titel. Allerdings fand ich da den Trailer sehr, sehr lustig, weil da es fängt an wie so eine Battlefield-Szene oder Call of Duty-Szene mit Soldaten. Bis einem die Munition ausgeht und auf einmal kommt so ein, ja, sieht aus wie so ein Punker, so ein Typ rein und ballert alle ab und redet dann so zu dem Spieler und erklärt ihm, dass in der Stadt alle Menschen durch so einen Energy Drink zu solchen Mutanten geworden sind und es jetzt an dem Spieler liegt, die Welt zu retten. Und interessant fand ich, dass er sagt dann so, nach dem Motto, und wird es dir gelingen, die Welt wieder ins Reine zu bringen und diese Monster zu besiegen? Und dann sagt er, of course, it's a fucking video game. Und das fand ich eigentlich ganz interessant. Das Spiel ist auch sehr bunt und sehr auf Persiflage gemacht. Und der Hauptcharakter, dieser Punker, der hat halt auch ja, so eine Grindschuhe. Also spielt auch in einem Vergnügungspark. Und da waren sogar Spielgrafiken, also es sieht sehr gut aus, war jetzt allerdings auch kein Titel, wo ich jetzt bis jetzt gesagt habe, okay, ich entscheide mich für eine Xbox One. Also ich bin noch in der Lage, dass die Microsoft und Sony sich um mich streiten dürfen. Ja. Und fand ich aber sehr nett. Ein Titel, den sollte man beobachten. Vielleicht, wenn es irgendwann die Büchse wird, dass dann doch dieser Titel ins Haus flattert. Ja, jetzt habe ich schon wieder sehr viel geredet. Nichtsdestotrotz mache ich nochmal weiter. Assassin's Creed Unity. Multiplattform. Wurde von Ubisoft angekündigt. Matze, du hattest schon gesagt, der Titel interessiert dich. Multiplattform, echt? Naja, PC, Echt? PlayStation Ach 4 und ja, Xbox genau. One. So Ja, stimmt. stand es Ja. zumindest. Ja, war gerade, hab gerade verwechselt. Ja. Wie fandet ihr jetzt die Spielevorstellung? Da gab es ja auch explizit schon Spielszenen, beziehungsweise auch die Info, dass es ein Vierer-Koop-Player, Koop-Spiel geben wird. Was sagt ihr dazu? Ja, also die Idee mit dem Koop-Spiel, die finde ich natürlich ganz super, obwohl ich natürlich nicht weiß, inwiefern das jetzt so umgesetzt ist, ne? Also eigentlich war es immer so, dass bei Ubisoft einige Koop-Sachen oder Koop-Spiele dann letztendlich nicht so schön umgesetzt wurden. Oder zumindest so, dass man zum Beispiel, ich glaube, das war auch in einem Assassin's Creed-Teil. Da konnte man zwar im Koop was machen, aber dann hatte man ein Zeitlimit von 4 Minuten und so und musste was schaffen. Und das hat so ein bisschen das alles so gedämpft, fand ich. Also wenn ich mich nicht recht entsinne, soll es hier so sein, dass man auch ins laufende Spiel eingreifen kann, quasi als unterstützende aus diesem Assassinenbund. Allerdings bin ich Ja, da jetzt auch also nicht das wäre so. natürlich cool. Also wenn die das wirklich auch so einbauen, dann könnte ich mir richtig vorstellen, dass das ein sehr gutes Spiel werden wird, was man auch mal gut mit einem Kumpel zusammenspielen kann. Ich finde, meistens, wenn man einen Koop drin hat, auch gerade bei Assassin's Creed, hat das so seinen besonderen Reiz, wenn man zusammen irgendwas aushacken kann, jemanden umzubringen oder wie man es am besten macht. Und ich denke mal, da geht Ubisoft schon einen ganz guten Weg. Ja, Und ich denke mal, das wird auch ganz interessant und spannend. ist ja jetzt Französische Revolution. Also ich sag mal so, die Trailer sahen sehr, sehr gut aus. Allerdings muss ich sagen, ich bin langsam echt müde, was Assassin angeht. Ich habe den vierten Teil zwar auch hier, aber ich habe ihn noch nicht einmal gespielt. Der soll ganz gut sein, aber ich weiß nicht, ob die mich noch mal abholen können. Muss ich ganz ehrlich sein. Also ja, weiß ich nicht, ob ich da unbedingt jetzt das Geld ausgeben werde. Aber wir können gespannt sein. Was sagt ihr dazu? Kurz am Rande, es gab ja so einen Skandal von Ubisoft, weil es in Assassin's Creed keine weibliche Charaktere zu spielen gibt, als im Koop oder so, dass das nur Männer sind. Da wurde schon wieder eine Sexismus-Debatte aufgemacht. Und gut, Ubisoft hat sich ein bisschen blöd rausgerettet, weil die sagten, der Aufwand wäre zu groß gewesen. Ist natürlich Schwachsinn, aber was haltet ihr denn davon? Dass jetzt Ich finde diese sowas Diskussion kompletten Blödsinn. sehe ich auch so, aber Also nicht nur in Assassin's Creed ist so, gerade in diesem Gaming gibt es ja häufiger auch die ganzen Ego-Shooter. So viele Frauen sehe ich da jetzt auch nicht. Also das finde ich ein bisschen übertrieben, diese Sexismus-Debatten. vor allem, Aber weil es jahrelang gab es nur ja. männliche Spielhelden, da hat sich keiner aufgeregt. Aber naja, gut. Nur so am Rande gab es halt einen Skandal. Wen es interessiert, der weiß es jetzt. Einen großen Titel, den habe ich hier noch, der wurde ja heiß entgegengewartet. Seid ihr jetzt wahrscheinlich nicht so vertraut? Bloodborne Nö, sagt mir gar nichts. ist. Das ist quasi aus der Souls-Reihe ein weiterer Vertreter von From Software, die auch unter anderem für Demon's Souls und halt dann die nachfolgenden Teile wie Dark Souls und Dark Souls 2 verantwortlich sind. Das wurde ja groß entgegengefiebert. Habt ihr nie gespielt, die beiden Teile, ne? Nein. Ja, Nee. gut. Ich habe zwar Dark Souls ein bisschen gespielt, finde es knacke schwer, aber irgendwie fesselt es einen doch. Man muss gespannt sein. Ich sag mal, ich habe mit Dark Souls noch genug zu tun. Ja, sollte man aber mal gespielt haben. Ist allerdings natürlich was für Leute, die gar keine Rollenspiele mögen, vielleicht nichts gerade. Gab es auch irgendwie nur einen Trailer oder einen Teaser? Weiß man auch noch nicht so viel rüber. Ja, können wir gespannt sein. Ja, hier wurde für PlayStation 4 Little Big Planet 3 angekündigt. Fand ich sehr interessant. Die Präsentation sah auch sehr gut aus. Und was ich daran gut fand, war, dass ja gesagt wurde, dass bereits in Little Big Planet 1 und 2 was weiß ich nicht, wie viele Millionen Level erstellt wurden und dass diese wohl auch mit Little Big Planet 3 spielbar sein werden. Also, ja, Adrian, du hast, glaube ich, beide Teile sogar, oder? Ja, genau, ich habe beide Teile. Und da muss man wirklich sagen, Little Big Planet bietet ja so von Haus aus auch schon interessante Maps. Aber es gibt natürlich eine ganz große Community, die viel gebaut haben. Und ich kann mir das auch sehr gut vorstellen, dass es da Leute gab, die da sehr gute Maps gebaut haben, die sie natürlich jetzt auch mit einbinden wollen. Und ich kann auch nur sagen, also das, was ich bisher gesehen habe, es wird in der Ja, es wird jedem, der Little Big Planet spielt oder gespielt hat, wird das wieder bekannt vorkommen, das gleiche Setting, ist alles ähnlich aufgebaut, jetzt natürlich mit der PlayStation 4 auch mit einer besseren Grafik. Und ich denke mal, wir können alle drauf gespannt sein. Ja, also wie gesagt, ich finde das auch gut, vor allem, weil ich, was ich an Little Big Planet oder generell Little Big Planet mag und gut finde, ist dieser Couch-Koop. Weil letztendlich ist im Zeitalter des Breitband-Internets leider dieses, wir treffen uns und wir spielen zusammen nebeneinander und ja, dieses, dass wenn was gelingt, dass du deinem Kumpel ein High Five geben kannst, ne, das fehlt einfach. Also, da sollte viel, viel mehr kommen. Finde ich auch schade, dass da nicht so drauf gesetzt wird. Aber mit Little Big Planet 3 ist da ja schon ein sehr guter Schritt gemacht. Ne? Ja, ich habe noch hier The Order 1886. Exklusiv PS4. War auch ein sehr schöner Trailer mit kleinen Ingame-Grafiken. War, glaube ich, so eine Cutscene aus dem Spiel. Was sagt ihr dazu? Wurde ja auch angekündigt als großer Grafik-Smasher im Vorfeld. Also der Titel sagt mir jetzt gerade nichts, den habe ich, glaube ich, noch gar nicht gehört oder gesehen jetzt. Ja. Dazu kann ich gerade noch nichts sagen. Ja, geht mir ähnlich. Also ich habe jetzt auch erst heute sozusagen mal angefangen, so die größten Highlights anzuschauen, aber da bin ich auch nicht drüber gestolpert. Tut mir Ah, leid. na okay, gut. Ja, ist irgendwie in so einer Steampunk-ähnlichen Paralleluniversum 1886, geht um so eine Truppe, die wohl anscheinend Werwölfe oder Vampire oder ähnliches bekämpft. Trailer sieht sehr gut aus, weiß ich aber auch nicht, ob das jetzt das Spiel für mich ist. Und dafür hat mir leider der Trailer noch zu wenig verraten. Also, ja, warten wir mal ab, was noch so kommt. Gut. Uncharted 4 hattest du gesagt, Matze. Ja. Bin ich auch gespannt. Der Teaser hat ja nicht viel verraten, aber ich will einfach wissen, wie es weitergeht um Nathan Drake. Weil Teil 1 bis 3 sind einfach so grandiose Spiele gewesen. Und ich stehe auf dieses Abenteuer-Setting. Wie sieht das bei euch aus? Ja, ich bin auch gespannt, zumal ja auch in dem Trailer, den ich gesehen habe, da wird ja auch so von der Erzählerstimme öfter mal gesagt, naja, dass das irgendwie das letzte Mal ist und so, dass er auf Suche geht. Der Untertitel Also, heißt ja auch Thief's End. ja, Also. genau. Also, dass es höchstwahrscheinlich der letzte Teil der Serie sein wird. Also, ich bin extrem gespannt drauf. Ich auch. Zumal auch Ja, ich würde der es. Trailer noch nicht ganz so viel verraten Nee, hat. es war ja gar nichts eigentlich, ne? Aber ich muss Ja. sagen, also der sah sehr gut aus. Wenn die Spielgrafik so sein wird, ey, Hut ab, Hut ab. Dann wäre das ein Kaufgrund für eine PlayStation 4. Also. Muss ich jetzt Ja, wirklich mal sehe so ich auch sagen. so. Gut. Rainbow Six Siege hatten wir ja schon. Far Cry 4 wurde angekündigt. Gibt wieder so einen tollen Bösewicht, der mit einer Füllfederhalter in der Cutscene einen Wachen absticht. Ist jetzt im Himalaya-Gebirge. Soll auch einen Koop geben, wo einer zwischendrin ins Spiel reinspringen kann, um zu helfen. Und es soll wohl sogar kostenlos sein für denjenigen, der reinspringt, alles so tolle Sachen. Allerdings, ich habe Far Cry 3 auch nicht gespielt. Ja, ob jetzt ein vierter Teil kommt oder nicht, ich muss schauen, ob ich mir den anschaue. Wie sieht es da bei euch aus? Hat euch das jetzt irgendwie großartig mitgenommen oder Von der Story her jetzt also. nicht wirklich. Also ich schaue hier gerade nochmal nebenbei noch ein bisschen. Also die Screenshots, die ich hier sehe, also grafisch sieht das schon echt gut aus. Das ist Aber klar, aber da das. muss man immer mal schauen, ob das so bleibt. Also grafisch ist das so fast das Beste, was ich hier sehe. Also grafisch stimmt schon. Also ich glaube, Far Cry war sowieso ein Spiel, was grafisch immer sehr gut mitgespielt hat. Ja. Ähm, Ah, ja. also ich habe selber Far Cry 2 nur immer gespielt und das meistens nur im Koop, beziehungsweise Einzelspieler habe ich nur rumgedümpelt, sage ich mal. Aber man muss sagen, der Multiplayer hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und gut, den Dreier habe ich nicht gespielt gehabt. Und wenn sie das im vierten so weitermachen, auch mit dem Multiplayer, wenn sie den auch so toll gestaltet haben und vor allem mit dem Koop, dann hat das nochmal andere Reize, auf jeden Fall auch mal mit anderen Leuten zu spielen. Und ich denke mal, wenn ihr auch schon sagt, ich habe jetzt keinen Trailer zu Far Cry 4 mir angeschaut, dass eine sehr gute Grafik ist, denke ich mal, hat das schon Potenzial für mehr. Ja, ich muss mal gucken, ob ich denn so viel Zeit finde. Ich habe jetzt noch hier einen Titel, den, da hat mich dieser Trailer, den die gezeigt haben auf der E3, also das Spiel werde ich mir kaufen. Sei dahingestellt, ob es bei mir läuft oder nicht, aber The Division. War ja letztes Jahr schon auf der E3 vorgestellt, da gab es ja den, gab es glaube ich auch keinen neuen Gameplay-Trailer, wenn ich mich recht entsinne. Das war, glaube ich, der gleiche. Allerdings, dieser Intro-Trailer oder CGI-Trailer, ey, halte ich fest. Also ich fand den richtig von der Atmosphäre her und von der Stimmung bombastisch. Was sagt ihr? Habt ihr den gesehen mit diesem Timelapse am Anfang, wie sich das Zimmer verändert, wie sich die Wohnung verändert und wie dann diese Charaktere auf der Straße gegen, ja, gegen andere Menschen, also mit so Gasmasken und Flammenwerfer kämpfen, beziehungsweise in Stellung gehen? Habt ihr das? Wahrscheinlich Nee, nicht so. gesehen habe ich es nicht. Also, aber von der Erzählung her hört sich das schon mal echt spannend an, muss man sagen. Also wie gesagt, wenn das, was die Entwickler versprechen, wenn das so wird und da wirklich so Rollenspiel, MMO-Anleihen reingehen und das gut gemacht ist, ey, dann denke ich, wird das so ein richtig geiles Game. Also, ja, man kann gespannt sein. Also, mir hat es sehr gut gefallen. Ich denke mal, sollte man sich auch noch mal anschauen und ein bisschen im Auge behalten. Allerdings gab es da, glaube ich, auch noch keinen Termin, wann das denn kommen soll. Ja, es gab noch mal neuen Gameplay-Stuff zu Batman Arkham Knight. Wo ich auch sagen muss, alter Schwede, das sieht richtig gut aus. Was sagt ihr? Ja, ich finde auch, Da also stimme ich zu. die Grafik haben sie natürlich schon noch ein bisschen verbessert, im Gegensatz zu den letzten Teilen, finde ich. Und vor allem das, was sie jetzt eingebaut haben, ich denke mal, wird ein neues Spielfeeling sein, wenn man mit dem Batmobil durch die City fahren kann, ne? Also es hat dann so eine Art GTA, nur halt im Batman-Universum. Ja, wie gesagt, also könnte auch, aber gut, ja, das ist eine Multiplattform, muss man gucken, auf welcher es schöner aussieht, beziehungsweise wer da mehr bietet, ne? Ja. Ich hab ein bisschen Sorge, dass es halt spielerisch nicht so gut wird, wie, oder der spielerisch halt dann eher mau aussieht, weil der letzte Teil Origins war leider spielerisch auch nicht so der Kracher, ne? Grafisch sehen die ja alle immer schön aus und vom Kampfsystem her. Aber ja, muss man mal schauen. So, ich denke mal, es gibt so viele Titel. Wir reißen jetzt noch mal so ein paar, dass wir die wenigstens nennen. Es sei denn, ihr habt jetzt noch welche, wo ihr unbedingt noch mal drüber sprechen wollt, die ihr jetzt gesehen Drüber. habt. Nö, Nee, also habe ich jetzt nicht. wie gesagt, von denen, die ich gesehen habe, sind die grafisch eigentlich alle ziemlich gut. Also das muss Also ich auch sagen. Grafisch ich war hätte das eine sehr jetzt, gute E3, oder? also ich hätte jetzt noch Call of Duty Advanced Warfare ist ja vorgestellt Ja, worden. stimmt. Grafisch auch sehr schön. Ja, das ist halt sehr futuristisch, ne? Vom Setting her. Ja. Also wie die Soldaten da alle aussehen, ja, ist die Frage. Ich denke, es wird Call of Duty sein, ne? Denke ich auch, Also, aber. grafisch, ja, klar. Muss man gucken. Ja, ich würde sagen, wir nennen jetzt noch mal, also, oder ich nenne jetzt noch mal ein paar Titel. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwas, wo ihr sagt, habe ich noch gar nicht gehört. Vielleicht ihr beide auch. Oder, da muss ich mich noch mal informieren. Aber was mich noch mal so ein bisschen gepackt hat, war, zu sehen, es gibt demnächst ein Spiel aus der Herr der Ringe-Serie wieder, Mittelerde, Mordors Schatten. Das wird so ein bisschen God of War, Assassin's Creed-Style mit Aragorn sein. Sah ganz gut aus. Kann man auch mal gespannt sein, weil es halt, ja, es ist, leiht sich halt funktionierende Spielsysteme und setzt das in ein sehr geiles Setting eigentlich, Ja. ne? Ja, finde ich auch. Mit schöner Grafik halt, ne? Ja, es ist auch mal was ganz Neues. Also, ich glaube, sowas in der Art gab es vorher noch gar nicht, ne? Naja, also so Slasher-Spiele gab es von Herr der Ringe schon genug, auch auf PlayStation 2 schon. Allerdings waren die jetzt nie so wie ein God of War oder wie ein Assassin's Creed oder Nee, das stimmt. das, die Ja. haben sich anders gespielt, ne? Also kann man gespannt sein, ne? Ja, es gab bei Nintendo, die haben auch. Also ich muss sagen, ich bin sogar auch kurz am Überlegen, ob ich mir nicht eine Wii U hole, weil Mario Kart 8 einfach so geil aussieht und die jetzt auch mit einigen Sachen wie den Mario Maker, wo du deine eigenen Levels basteln kannst, und es, die setzen halt auf diesen Couch-Koop, ey. Also wirklich, muss ich sagen, geil, super Nintendo. Und der Preis ist natürlich toll. Also. Wer weiß, wer Ja, wenn du weiß, wer den weiß, wer weiß. Ja, dann gab es halt so noch Titel, ja, Bayonetta 2 für Nintendo. Sehr viel bunt, sehr viel Action, wenig Durchblick. Es gab natürlich viele Renntitel wie Drive Club oder Forza Horizon 2, die Ja. natürlich immer sehr gut aussehen. Ich sag mal, da kann man sich eigentlich alles, die sind alle sehr gut, da sei dahingestellt. Ich habe auf Forza Horizon 1 gespielt und das ist genauso gut wie ein Grid auf der PlayStation 3. Also ich denke mal, da werden die beiden alle sich nicht so viel nehmen, ne? Ja, hatten wir Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain schon genannt? Nee. Ich glaube nicht. Nee, bisher nicht. Aber habt Hat ihr die die anderen Metal Gear-Teile gespielt? Ich habe eins mal gespielt, Nee, also ich aber persönlich das nicht. ist ein älteres, glaube ich. Ja, also ich bin Also mit dem Spiel nie warm geworden. Die Story soll ja toll sein und die Grafik ja, sieht also ja das. grandios aus, aber Die ich. Grafik sieht echt geil aus, das stimmt. Ja, das hätte ich jetzt noch zu nennen und dann ist Tom Clancy's The Division auch Ja, vorgestellt das, da worden. hatten wir ja gerade drüber gesprochen. Das war ja der, wo ich. Das war ja mit dem Trailer, den du dir mal angucken solltest. Ja, Der, genau. Auf, ist es auf jeden Fall wert, es auch zu verfolgen. Ja. Mal gucken, wann es rauskommt. Genau. Ja. Ja. Nee, sonst wär's das von meiner Seite gewesen. Naja, was gab's sonst noch? Es gab noch The Witcher 3 sah sehr gut aus. Ist aus Polen. Also da muss man auch sagen, da wird auch sehr gut, sehr gute grafische Abenteuer entwickelt. Ist allerdings auch nicht so meins, dieses Fantasy. Setting mit Rollenspiel, Charakter und ähnlichen. Noch so ein paar Titel. Destiny wurde noch vorgestellt. Das soll ja auch so ein neuer Shooter sein. Fand ich jetzt nicht so berauschend. Neues Zelda wurde vorgestellt. Das soll Open World sein. Klingt interessant. Werde ich, glaube ich, auch mal im Auge behalten. Neues Mortal Kombat war auch dabei. Genau, auch wieder mit ziemlich brutalen Fatality-Moves und Ja. Finishern. Neues UFC von EA wurde vorgestellt. Das sah richtig gut aus mit dieser neuen Impact-Technik. Also wer die alten UFC Undisputed-Teile auf der PlayStation schon mal gespielt hat, die waren auch schon gut, aber das ist jetzt noch mal einen Ticken besser, weil ja THQ durch die Auflösung hat sich EA die UFC-Rechte gesichert und das ist, glaube ich, auch noch ein, also wenn man sich so ein bisschen mit UFC beschäftigt, das ein bisschen interessant findet und ein gutes realistisches Kampfsportspiel haben möchte, dann ist das, glaube ich, die richtige Wahl. Also da kann man drauf setzen. Und ich bin echt gespannt, was dann mit dieser neuen Technik im Bereich FIFA, NHL und auch NFL passieren Oh wird ja. bei EA. Das Ja, denke da ich. bin ich, auf die Sportspiele freue ich mich auch. Denke ich, das wird nicht nur ein Fest für die Augen, sondern auch für die Physik. Ja, Weil das auf jeden wird Fall. echt immer realistischer, muss ich sagen. Ja, oh, ich habe auch kaum mehr Titel. Doch, einen Titel muss ich noch nennen. Hotline Miami 2, Wrong Number wurde vorgestellt und da wurde gesagt, es gibt einen Level-Editor. Das hat mein Herz natürlich höher schlagen lassen, weil der erste Hotline Miami-Teil war einfach geil mit diesem Soundtrack und ich hätte nicht gedacht, dass in der heutigen Zeit so ein 8-Bit Top-Down-Ding à la GTA 1 noch echt noch zieht, aber das ist ein grandioses Spiel. Also Adrian, du hast es, glaube ich, mal kurz bei mir gespielt, ne? Ja, wir haben das mal zusammen Koop oder zumindest Nee, Multiplayer gespielt. das ist Oder nicht, was? nee, das hat nur, ist nur ein Singleplayer. Aber du hast das bei mir mal gespielt, da kann ich mich dran erinnern. Das ist dieses, wo du Was jetzt? von Hotline Miami ist von, wo du von oben in dieser Ach, jetzt weiß ich, weil du gerade 8-Pixel-Grafik. GTA gesagt Nee, nee, hattest. nee, nee. Ich meine GTA 1, Hotline okay. Miami, Hotline Miami. Wo du halt diese Räume Okay. säubern musst. Was halt auch nicht gerade Ah, unblutig jetzt weiß war. ich, was du meinst, ja. Aber da Das war ganz lustig gibt's auf einen jeden Fall. zweiten Teil mit einer neuen Story, mit, glaube ich, einem neuen, richtig geilen City-Elektro-Soundtrack und einem Level-Editor. Also, was will man mehr? Ne? Also, das ist ein Must-Have. Aber kein Koop, oder? Nee, ich glaube nicht. Aber das wird, funktioniert bei dem Spiel, glaube Schade. ich, auch nicht. Aber das muss man abwarten. Kommt demnächst, glaube ich, auch sogar raus. Also, das ist noch mal eins, ein Spiel, wo ich sage, ja, das werde ich kaufen. Ja, was haben wir noch? Es gab hier so viele kleine Indie-Sachen, Ori and the Blind Forest, gab so einen Zusammenschnitt mit so einem netten Spiel, das heißt Cuphead, das war so komplett gezeichnet wie im Mickey Mouse, also so 30er Jahre Mickey Mouse Animationsstil. Die Limbo-Macher haben noch ein neues Projekt, ja. Denke, da kann man auch mal gucken, was da noch so kommt. Es kommt ein neues Tomb Raider. Ja. Und es waren noch sehr, sehr viele Spiele. Aber das waren, glaube ich, so die größten und die, die mich und euch, glaube ich, auch so ein bisschen mehr interessiert haben, oder? Sehe ich das anders? Habt ihr da noch irgendwie. Ja. Ihr wart ja eh nie so die Indie-Verfechter, was so die Indie-Spiele angeht. Von daher. Wir können ja auch sonst noch mal jeder so seinen Favorite-Titel nennen, den man verfolgen sollte. Bitte, So, ihr fangt was für an. uns. Ihr dürft Ja, anfangen. also für mich würde ich sagen, dass von der E3 Rainbow Six Siege mit am besten ist und dass man das auf jeden Fall weiter verfolgen sollte. Ja, Matze, dein Ja, Titel? ich verfolge sehr gerne Assassin's Creed Unity, auch wenn es nur oder auch wenn man dann auf den Next-Gen-Konsolen sich erst davon eine zulegen müsste, aber darauf bin ich schon ziemlich gespannt. Okay, und mein Titel ist definitiv, ja, du hast gesagt, auch von Tom Clancy ist es, The Division, weil ich das einfach unglaublich interessant finde, weil es als Online-Open-World-RPG angepriesen wird und die Grafik und das Setting. Ich mag Endzeitstimmung, ich mag Zusammenarbeiten in so einer Endzeit und die haben einfach einen geilen Trailer gehabt. Ohne Scheiß. Bin ich echt gespannt. Wo wir bei Es gut. wird bestimmt auch sehr gut. Ja, wo wir bei lustigen Trailern sind, also der lustigste Trailer, ich weiß nicht, du hast ihn, glaube ich, ja gesehen, Adrian, war von, auch ich hoffe, das Spiel wird besser als der erste Teil, aber von Dead Island 2 müsst ihr mal Genau. angucken. Ein sehr, sehr lustiger Trailer, also ich fand ihn gut. Ist auf jeden Fall ein Blick wert. Ja. Ja, ich denke mal, das soll es doch zur E3 gewesen sein, oder? Also Ja, es kommen ja jetzt immer noch mal so die nächsten Tage neue Screenshots, Trailer, Teaser, alles Mögliche dazu raus. Die E3 selber hat jetzt bei einigen Titeln nur mit CGI-Trailern oder leichten Teasern aufgewartet. Bei anderen gab es Gameplay, bei anderen gab es wie ja auch bei, wie du gesagt hast, Star Wars Battlefront, glaube ich, ne? Nur eine Vorstellung des Richtig. Projekts mit einem kurzen Teaser. Also es gibt viele Spiele, wo man weiß, okay, die kommen vielleicht, an denen wird gearbeitet. Man kann also gespannt sein. Ja, ich denke mal, jetzt im August ist dann die Gamescom, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Ist doch immer so im Sommer in Köln wahrscheinlich. Da werden die Entwickler auch nochmal zusammenkommen. Ich denke mal, da wird auch nochmal der ein oder andere, die ein oder andere Überraschung bekannt gegeben. Ist glaube ich, die Tokyo Game Show kommt auch nochmal. Wer weiß, was dann noch alles auf uns zukommt. Ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben und uns unsere Ansicht über die E3 und die damit veröffentlichten bzw. genannten Spiele geben. Wie ich schon am Anfang gesagt, der Strategie-Podcast Teil 2 geht jetzt auch online. Und unsere nächste Folge wird dann wieder eine sein über irgendein Thema oder eine Spieleserie, wie wir es sonst ja auch gemacht haben, ne? Ich denke mal, da werden wir uns nochmal kurz schließen, was wir da nehmen, aber ich habe da auch schon so meine Ideen, was wir da machen könnten. Gut, Alles klar. ich denke, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben, glaube ich, auch eine gute Stunde schon wieder voll. Damit verabschiede ich mich bei unseren Hörern und bei Macht's euch gut. beiden. Bis zum Danke. nächsten Mal. Danke, dass ihr mit mir hier zusammengesessen habt und über die E3 nochmal ein bisschen, Revue passieren, dass wir die E3 nochmal Revue passieren konnten. Vielleicht sind wir ja auch irgendwann mal live vor Ort. Glaube ich zwar eher nicht, aber. Ja. Gut, dann soll es das für heute gewesen sein, oder? Was sagt ihr beide? Ja, doch. Ja, auf jeden Fall. Gut. Super, dann bis Tschüss. zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.